Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 16, 2018, Episode 566. Guck mal, freihändig. Ha! Der W3C oder das W3C-Konsortium genehmigt den passwortfreien Login. Bald für alle Browser, fast alle Browser, verfügbar. Was ist das? Ich hole jetzt mal ein klein wenig aus. Ja, Themen heute sind ja überschaubar. Von daher kann ich mir das leisten vielleicht jetzt bei dem mal. Seit einigen Jahren probiert Google einen passwortfreien Login, zum Beispiel mit so einem YubiKey, so ein USB-Dongle, ja, und dort sind dann entsprechende Codes enthalten, und wenn eben diese richtigen Codes, die auch sehr stark gesichert sind, erkannt werden, dann wird eben zum Beispiel der Google-Zugang freigeschaltet. Ja. Und an einem solchen Standard arbeitet nicht nur Google. Und jetzt wurde eben von dieser sogenannten FIDO Alliance, beziehungsweise genauer gesagt von WebAuthn, ja, es ist wirklich ziemlich kompliziert, ja. Also WebAuthn hat also ziemlich lange dafür gebraucht, um jetzt die Genehmigung zu bekommen, ja, von dem W3-Konsortium, das verantwortlich ist für die Internetstandards, sprich, dass die Browser überhaupt noch zumindest mal so eine grundlegende Kompatibilität haben, ja. Und ja, die Schwierigkeit ist eben bei dem Ganzen, dass man sich von vornherein auch noch nicht mal einig war, was denn jetzt eigentlich überhaupt stattdessen als Sicherheit fungieren soll. Ein Passwort ist einfach. Man deckt sich ein Passwort aus, dann pflegt man das fest, man kann es ändern, ja, ohne große Sachen. Und man kann das Passwort von überall her eingeben. Ja, bei so einem Dongle ist es leider nicht einfach so möglich. Vor allem nicht das Einloggen von überall her. Da muss man erstmal hardwaremäßigen Zugriff auf einen USB-Slot haben, um sich einzuloggen. Ja, das wird von anderen Geräten vielleicht gar nicht unterstützt. Ja, ich denke da zum Beispiel öffentliche Internetterminals oder ähnliches. Ja, ich weiß, sollte man sich vielleicht eh nicht einloggen, aber ja, okay, ne? Zur Not würde es ja gehen. Und zusätzlich die Standards, die eben benötigt werden, um die Kommunikation überhaupt zu ermöglichen. Und das ist eben jetzt genau das, was verabschiedet wurde. Nicht die Festlegung, was da jetzt getan wird oder was da jetzt genau für Sicherheitsmechanismen genutzt werden. Sprich, der YubiKey kann anhand dieser Spezifikation sicher genutzt werden, ja, aber genauso kann zum Beispiel ein biometrisches Login genutzt werden, Fingerabdruck, Face Unlock oder ähnliches, um sich damit zu identifizieren. Ja, aber wir haben, weil wir gerade vom Mobile reden, da haben wir gerade ein riesengroßes Problem mit diesem YubiKey beispielsweise. Also das an einem Computer zu machen, einzustecken, ja, das, denke ich, würden die meisten Leute noch tun, ja. Die dann sagen, ja, cool, dann brauche ich mal kein Passwort zu merken, ja, das ist immer gut, zack, Key reinstecken und fertig. Ich denke, das ginge. Aber bei einem Smartphone, da müsste der Key wiederum auf dem Smartphone gespeichert werden, um überhaupt irgendwelche Akzeptanz zu bekommen. Und dann haben wir einen komplett freien Zugang. Ja? Also dann ist im Prinzip nur noch der Zugang zum Handy geschützt und danach ist alles offen. Das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Ne? Also dort müsste es dann ebenfalls zum Beispiel über einen Fingerabdruckscanner gehen, die Identifikation. Da könnte es jetzt nicht über so einen YubiKey gehen, aber jetzt muss man das auf einen Hut bringen. Das heißt also, man muss sich quasi mit demselben Token, wenn man so will, ich benutze den Begriff jetzt einfach mal, ja, einloggen können von verschiedenen Geräten und es muss funktionieren. Das heißt, am Computer hat man den YubiKey, am Smartphone nimmt man den Fingerabdruckscanner beispielsweise, und das sind schon eine recht große Hürden und es soll ja auch noch sicher sein. Ja, und das ist eben ein riesiges Problem meiner Meinung nach. Das wird uns auch noch verfolgen, unabhängig davon, dass jetzt diese Möglichkeit gegeben wird, dass man quasi in einem Browser sich so einloggen kann. Ja. Das klärt eben nicht die grundsätzlichen Probleme, die so einen passwortfreien Zugang haben oder haben können. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und auch mit der Passwortänderung, die dann eben nicht mehr ganz so einfach ist. Naja, gut. Ich werde das weiter verfolgen. Zumindest mal gibt es die Möglichkeit, dass man eben mit sich jetzt, oder was heißt jetzt? Es ist geplant, dass man dann sich einloggen kann mit passwortfreien Zugangsmöglichkeiten. Ja, genau. Tja, wer sich fragt, warum das überhaupt so ein Problem ist mit diesem passwortfreien Zugang, warum sollte man das überhaupt haben? Ja, weil es halt doch Leute gibt, die sind sehr, sehr, sehr bequem und wollen sich da keine komplizierten Sachen merken oder sogar einen Passwortmanager benutzen. Die nehmen dann einfach Passwörter, die sind, ja, sehr einfach gestrickt, ja, sehr einfach gestrickt. Und immer noch ist das einer der Hauptprobleme, wenn Accounts beispielsweise gehackt werden, dass einfach zu schwache Passwörter benutzt wurden. Ja. Das heißt, die Systeme sind sicher, die User sind aber nicht sicher. Also muss der User als Unsicherheitsfaktor ausgeschlossen werden. Und das kann man dann eben nur, wenn man selbst keine Passwörter mehr vergeben kann, sondern eben diese Zugänge anders gestaltet. Ja, diese Facebook-Diskussion, die jetzt in den letzten Wochen stattfindet, wegen diesem sogenannten Skandal, die gehen momentan in eine gefährliche und irreführende Richtung, meiner Meinung nach. Es steht schon wieder überhaupt nicht mehr, also Zuckerberg ist wirklich ein Sucker. Ja. Entschuldigung, ein Genie. Ja. Der hat es wirklich geschafft, diese Diskussion wegzubringen von den grundsätzlichen Problemen, die eben so ein freies, offenes Netzwerk hat, so ein Social Network. Ja. Und jetzt werden wieder andere Probleme diskutiert, deren Lösung sogar noch Facebook in die Hände spielen würde. Dabei müsste man mal grundsätzlich eben hinterfragen, wieso Facebook überhaupt verschiedene Daten speichert, ob das denn notwendig ist. Diese Frage stellt man offenbar gar nicht mehr. Und ich meine jetzt nicht notwendig für ein gewinnbringendes Arbeiten von Facebook, sondern notwendig für eine Benutzung aufrechtzuerhalten, damit also der User sich einloggen kann, ja. Ich weiß, das ist nicht gern gehört, ja, aber diese grundsätzlichen Probleme, die werden nicht verschwinden. Da kann jetzt entschieden werden und gemacht werden, was auch immer. Es kann eigentlich nur dann, und genau das wird angestrebt, eine Verpflichtung geben von Facebook, was man mit den Daten macht und was man mit den Daten nicht macht. Das war's. Aber eine Kontrolle, ein Schutz der Daten besteht auf keinen Fall. Dies ist überhaupt gar nicht mehr in der Diskussion. Stattdessen wird noch was anderes wieder herausgekramt. Facebook haut jetzt wieder auf die Pauke von wegen Schutz vor Fake News, vor Propaganda, vor unliebsamen Nachrichten irgendwie, hat jetzt auch gleich wieder Organisationen gesperrt, die offenbar Nachrichten verbreiten, die eben dem gewissen vorherrschenden Klassensystem dort ja nicht ganz so entspricht. Ja, und mit dort meine ich eigentlich die USA zurzeit. Ja. Und das ist extrem gefährlich. Extrem gefährlich, weil es eigentlich nur eins macht, die Meinungsfreiheit abzubauen, massiv abzubauen, ja, und stattdessen die echten Probleme komplett zu ignorieren. Das darf nicht wahr sein. Wie hat dann der das geschafft jetzt? Ich weiß auch nicht. Also man ist davon übergegangen von diesem Datenmissbrauchsskandal, ja, zu einer Verpflichtung zu kommen, die gegen unliebsame Nachrichten agiert. Also das Regime in der USA kann dann jetzt bestimmen oder kann bestimmen lassen, ja, was denn hier nicht mehr gern gesehen wird, ja, vor allem ist das Russland kommt, ne, das ist ja, wird ja richtig schlimm momentan, diese Anti-Russland-Hetze ist unfassbar. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ne, also das, wir sind schon am Punkt angelangt, wo diese Propaganda, ja, da könnte man also, ja, ne, also Russen als Nationalität ersetzen durch eine Glaubensrichtung und da hätten wir das, was schon mal war, ne? Also auf der Welt, ne? Ich will nicht deutlicher werden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, wie auch immer, ne? Das ist, sowas mahnt auch jetzt eine Aktion gegen die schrumpfende Pressefreiheit an, ja, vor allem Vielfalt. Endlich wird mal was aktiv, ja. Wobei, ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch, ja. Denn immerhin ist der VDZ-Hauptgeschäftsführer Stefan Scherzer da mit involviert. Und da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, was manche da als Pressefreiheit wirklich dann meinen oder zu sagen, was es ist. Da bin ich doch manchmal anderer Auffassung, ja. Das geht mir manchmal nicht weit genug, denn also allein schon diese Fake News, also ich bin wirklich da wieder an einem Punkt, wo ich auf den Tisch hauen könnte, ja, und könnte sagen, was soll denn das? Vor allem wird wieder alles über einen Kamm geschert, ja. Also zunächst mal die Presse, ja, ich habe es auch schon des Öfteren mal erwähnt, ja, die Presse schmeißt auch Falschmeldungen raus. Und zwar auch die große, etablierte Presse. Früher hat man gewusst, ne, dass die und die Zeitung, ja, bekannt dafür ist eben, dass sie öfters Lügen druckt, ja. Oder zumindest schnell mal was druckt, ohne eben genau zu kontrollieren, dass es auch tatsächlich stimmt. Und dann stellt sich halt das eine oder andere immer mal wieder als falsch heraus und dann ist es eben das Lügenblatt. Ne? So, heute nennt sich das dann Lügenpresse und das wird dann angegriffen, ja, es gibt also die etablierten Medien, ja, sei es dann auch so hochtrabende Lektüre wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, ja, die haben immer recht, ihr dürft ja nicht Lügenpresse zu denen sagen, weil was dort drin steht, was in den etablierten alten Medien steht, das ist jetzt, ab sofort ist das jetzt immer richtig, immer richtig, ja. Das ist nicht die Fake News. Die Fake News sind die sogar im Internet, ja, News kostenlos verbreiten. Stellt euch das mal vor, das kann ja nur Fake News sein. Das ist doch logisch, ne? Fake News. Hm? Und dann, wenn dann noch kein großer Verlag, also ihr wisst schon, wohin das führt, ja. Pressefreiheit heißt nicht, dass nur weil ein Verlag groß ist, dass das dann heißt, der darf alles Mögliche sagen. Ja, und der andere, weil es ein unabhängiger Journalist, Blogger, irgendwas ist, ja, Bürger ist, ein unabhängiger Bürger ist, der seine Meinung äußert, ja, in Form einer Journalie sozusagen, ja, wie es eben nur an den Blogs üblich ist, dass der dann automatisch erstmal Fake News ist und eben bedroht wird von mittlerweile von sehr vielen Auflagen, die eben auch Facebook gemacht bekommt. Ja? Also man darf im Prinzip fast nur noch was schreiben, ohne Gefahr zu laufen, irgendwo blockiert zu werden oder Schlimmeres, ja, wenn man eine große Quelle hinter sich hat. Ich habe früher schon mal gesagt, scheiß auf die Quellen. Ich bin die Quelle, okay? Weil manchmal hat jemand tatsächlich Nachrichten aus erster Hand. Was soll er denn jetzt machen? Soll er die jetzt nicht veröffentlichen, weil er weiß das, er hat das aus erster Hand. Er darf es aber nicht veröffentlichen, weil er keine große Quelle angeben kann. Nein, ihr seid die Quelle. Ja, ihr seid die Quelle. Das müsst ihr euch immer merken. Nun, wie auch immer. Trotzdem bin ich erstmal positiv gestimmt, diese Aktion, die sich eben darauf konzentriert, dass Pressefreiheit erhalten bleibt. Das heißt, alle dürfen ihre Meinung publizieren. Ja. Und wenn dann tatsächlich sogenannte Fake News, Falschmeldungen, das sind einfach nur Falschmeldungen, dabei sind, dann können die auch enttarnt werden durch einfach bessere Berichterstattung oder plausiblere Berichterstattung. Auch das ist so eine Sache. Ja. Nur weil jetzt zum Beispiel irgendein großer Verlag schreibt, so war das noch lange nicht so. Ja. Da braucht man Beweise und wenn man das nicht beweisen kann, dann schwimmt man eben genau auf derselben Welle wie diejenigen, die immer beschuldigt werden. Ja? Dann hat man eben mal keine Fakten. Aber was auch ganz, ganz schlimm ist momentan, die Presse traut sich ja schon gar nichts mehr richtig zu sagen. Nach Angaben, laut demjenigen, der von demjenigen hat, ist möglicherweise unter Umständen, ja, wenn heute Vollmond ist, ja, das doch dann möglich, dass es vielleicht so war, ja, dass die Meldung richtig war. Cool. Tut mir leid, liebe Presse, dann gefällt mir es schon eher, wenn ihr wie früher mal was schreibt, das gut recherchiert ist, ja, und dann stellt ihr diese Behauptung auf, ja, und dann müsst ihr halt, wenn diese Behauptung nicht gehalten werden kann, euch auch dann entschuldigen und eine Richtigstellung bringen und so weiter. Ja, das ist okay, finde ich. Dass man jetzt quasi gar nichts mehr sagt. Also hätte, solle, wenn, könnte, dann vielleicht, ja. Was sind denn das für News? Da kann ich mich hinstellen und sage, ja, wenn ja der Himmel grün wäre, dann wäre vielleicht das so und so und überhaupt, ne? Und dann würde auch die Wahrheit in der Bild-Zeitung stehen und überhaupt, ja. Also das kann man so nicht machen. Hätte, geht nicht, ne? Was hat da ein Politiker gesagt? Hätte Fahrradkette, ne? Geht nicht, sind keine News, das ist ein Haufen Mist. So, vorsichtig braucht man nicht zu sein als Journalist. Im Gegenteil, als Journalist erwarte ich, dass man Skandale aufdeckt, dass man unliebsame Wahrheiten auch ans Tageslicht lanciert, ungeachtet auch auf die möglichen Auswirkungen, die das politisch haben kann. Ja, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und auch das ist momentan sehr, sehr gefährlich, was die Presse da macht. Die haben sich wohl verschrieben, einer bestimmten politischen Richtung eher zugeneigt zu sein als einer anderen. Und da drängt sich doch der Verdacht auf, wie viele politische Skandal-News dann eben nicht veröffentlicht werden, ja, um eben nicht den Eindruck zu erwecken, man hätte die Seiten gewechselt. Und genau da sind wir auch schon beim nächsten Problem. Eine Presse, die eine Seite einnimmt, die einzige Seite, die ihr einnehmen dürft, liebe Pressemitarbeiter, ist die der Pressefreiheit. Und zwar koste es, was es wolle. Das ist das Einzige. Und wenn ihr irgendeine andere Seite annimmt, dann seid ihr nicht mehr neutral. Dann könnt ihr zwar euch auf die Schulter klopfen und sagen, natürlich, da können wir nicht neutral bleiben. Ja. Da haben wir die moralische Verpflichtung. Okay, ihr habt einen Haufen Mist Ja, ihr habt überhaupt keine moralische Verpflichtung. Die einzige Verpflichtung, die ihr habt, ist die Nachrichten an die Bevölkerung rauszubringen. So war es schon immer und so ist es schon immer. Und wenn es anders wird, dann ist die Pressefreiheit für den Arsch. Gut, also unterstütze ich mal erstmal diese Aktion und guck mir das aber an. Bleib skeptisch dabei, aber naja, vielleicht ist es ja mal ein Anfang. Gmail übernimmt einige Google Inbox-Funktionen in die Webversion von Google Mail. Neue Version ist angekündigt, ja, wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis die dann tatsächlich live geht. Es sind einige Funktionen dabei, die eben vorher bei Google Inbox schon verfügbar waren. Also das kann man auch, da kann man auch sein ganz normales Gmail-Postfach kann man auch über inbox.google.com besuchen und kann dann mal die Mail des 21. Jahrhunderts genießen. Ja. Wäre natürlich schön, wenn diese Funktion auch in Gmail integriert würde. Sage ich aber gleich noch was dazu, dass auch Teil noch von dem Uncast wird heute. Denn das sogenannte Snoozing von Nachrichten, ja, also das heißt das Zurückstellen von Nachrichten, die dann wieder eingeliefert werden in den Post, in das Postfach, das ist für mich ein unverzichtbares Mittel, seit es Inbox gibt, ja. Das heißt, ich bekomme eine Mail und sage, oh, die will und kann ich jetzt nicht bearbeiten, die mache ich morgen um 15 Uhr. Klick, ja, und dann kriege ich morgen um 15 Uhr diese Mail nochmal vorgelegt. Ja. Das ist ein absolut mächtiges Tool. Seitdem ist meine Inbox fast frei von Mails, ja, weil das, was ich nicht sofort bearbeiten kann, wird eben gesnoozt, sage ich mal, also verschoben sozusagen, ja, das kriege ich dann wieder vorgelegt. Sachen, die abgearbeitet sind, werden archiviert, ja. Und das ist eine wirkliche Erleichterung bei diesen ganzen Mails. Außerdem ist die Sortierung natürlich sehr, sehr schön, aber die gibt es ja eigentlich auch schon bei Gmail. Und auch Smart Replies wird es dann im Web geben, so wie es jetzt auch schon im Mobilbereich gibt. Ja, ob diese neuen Funktionen, wie zum Beispiel dieses Snooze von E-Mails, eben auch dann auf die Android-Apps und iPhone-Apps umgemünzt werden innerhalb von Gmail, das ist noch eine Frage. Da wurde noch nichts dazu gesagt, aber das Thema behandle ich dann noch im Uncast. So, was haben wir denn noch? WhatsApp ist offenbar unsicherer als gedacht. Ja. Laut einem Entwickler kann Facebook WhatsApp-Chats einsehen, trotz Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Damit wäre natürlich der Sinn einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung komplett ad absurdum geführt. Das ist dann keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das, liebe Leute, würde natürlich auch erklären, warum die USA immer noch WhatsApp zulässt, obwohl sie doch angekündigt haben, dass sie da Zugang benötigen zu Messaging-Diensten. Ja, ähnliches gilt auch für die Bundesregierung, für die alte Bundesregierung, die das gesagt hat. Weiß nicht, wie die neue dazu steht. Die neue alte, ne? Und auch so Länder wie zum Beispiel auch Russland, ja, wenn, ich meine, ist ja momentan ganz groß in, auf so Russenbashing zu machen, ja? Also die USA sind ja scheinbar die Guten, ja? Kenne ich zwar auch anders, aber okay, und die, wenn die das keinen Zugriff haben, ja, es zeigt, dass das Land frei ist und überhaupt, ne, ja, aber warum ist es dann in Russland nicht verboten? Da drängt sich natürlich dann der Verdacht auf, der unbewiesene Verdacht, ja, dass WhatsApp nicht sicher ist und die entsprechenden Regierungen schon lange Zugriff haben auf diesen Chatverlauf. So sieht es aus. So macht es zumindest mal den Anschein. Denn wenn nicht, würde es ja so gehen wie bei Telegram beispielsweise. Wobei, da muss ich auch noch was dazu sagen. Da hat jetzt ein russisches Gericht tatsächlich Telegram gesperrt. Ja, denn Messenger Telegram, der Messenger Telegram wurde gesperrt. Denn der Betreiber hat sich geweigert, die Schlüssel herauszugeben an die Regierung. Und das ist dann eben zwecks Terroristenabwehr eben so entschieden worden. Also da wäre sicherlich auch ein Angriffspunkt bei WhatsApp, wenn WhatsApp sicher wäre. Trotzdem stellt sich die Frage, ob Telegram in dem Bereich sicher ist oder nicht. Weil, da müsst ihr mal zwischen den Zeilen lesen, ja, es heißt, dass man eben das gesperrt hat, weil die Firma sich weigert, den Schlüssel herauszugeben, damit die entsprechenden Stellen Zugriff haben auf den Chatverlauf. Das würde ja bedeuten, dass es tatsächlich einen Masterkey gibt, denn das wurde bisher noch nicht verneint. Telegram hat nicht sich damit gerechtfertigt, dass das nicht möglich wäre, ein Key herauszugeben. Und dahingehend ist dann natürlich die Frage, hat dieser Key dann die USA? Wer hat denn diesen Key denn noch bekommen? Und geht das? Ist das ein Fehler, den jetzt der Gründer dort macht? Ja, weil er sich weigert, die Verschlüsselung herauszugeben und nicht sagt, er kann diese Verschlüsselung nicht herausgeben, diesen Schlüssel nicht herausgeben, weil das nicht geht. Laut dem Konzept Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann man das nicht, weil die Firma selbst die Daten gar nicht entschlüsseln kann. Entsprechend ist es auch nicht möglich, beziehungsweise nicht sinnvoll, den Schlüssel herauszugeben. Was heißt nicht sinnvoll? Es geht ja nicht, man hat ja keinen Schlüssel als Firma. Ja? So ist das. Und zusätzlich dann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn sie richtig sicher ist, ändert auch noch die Keys alle paar alle paar Minuten, alle paar Stunden, ja, so dass es, selbst wenn mal ein Key kompromittiert wird, dass dann nur ein geringer Teil der Konversation sichtbar ist und der andere ist immer noch verschlüsselt mit einem ganz anderen Key, der dann wieder kompromittiert werden müsste. Das wäre also ein extrem aufwendiges, ja, im Moment ziemlich unmögliches Verfahren, um da wirklich komplett einen Chatverlauf durchsehen zu können. Ja. So. Und das sind natürlich jetzt die Fragen und ich finde, da müsste auch bei Telegram mal nachgefragt werden und zwar von der anderen Seite. Ist zwar schön, dass die sich verweigern, einer Regierung, wer auch immer Regierung, ja, die Daten herauszugeben, die Schlüssel herauszugeben, ja, das wäre ja immer noch eine gute Sache. Ich weiß auch, dass es hier wohl hauptsächlich um diese Gruppen geht, ja, das sind ja wie so Foren, ja, und nicht um die Kommunikation zwischen den einzelnen Nutzern, ja, nur auch da stellt sich die Frage, inwiefern das sich denn überhaupt unterscheidet, ja, genau. Also ihr merkt, das Thema wird nicht gelöst werden, aber ich bin hier auch wieder sehr, sehr stark geneigt eben zu sagen, man sollte doch wirklich mal von beiden Seiten aus gucken, ja, ob das Teil überhaupt Proof of Concept sicher sein kann, ja, in dem Kontext, ja, wenn man nicht sagt, ja Moment, ich kann die Keys nicht rausgeben, weil ich habe keine Keys. Ja. Nun ja, gut. Das ist ja das, was vorgegaukelt wird. Ja. Sowohl bei WhatsApp als auch bei Telegram. Ja. Bei WhatsApp finde ich es jetzt erstaunlich, dass eben so ein Entwickler da das wirklich klipp und klar sagt. Ja, also dass Facebook hier das sehen kann, Ja. Und dass der Facebook-Verweis auf eben die WhatsApp-Verschlüsselung einfach nicht aufrichtig ist, nicht wahr ist. Und damit stellt sich grundsätzlich die Frage, wieso WhatsApp überhaupt noch erlaubt ist, wenn es doch eine unknackbare Verschlüsselung ist. Wieso Telegram dann eben auch zum Beispiel nicht gesperrt wird, wenn dort klar illegale Inhalte drin sind, ja. In anderen Ländern, ja, wobei das wird man natürlich wieder gerne anders beantworten, ja, nicht wie ich jetzt gedacht habe, aber ja, Russland ist WhatsApp erlaubt, ganz normal, kein Problem, könnt ihr nur nutzen, Telegram nicht. Sehr interessant, ne? Gut. Ja, zum Schluss gibt es wie immer noch ein lustiges Video, ganz kurz diesmal, weil ich bin mal wieder auf so Diskussionen gestoßen im Netz über Sinn und Unsinn von Social Networks natürlich. Ihr wisst ja, ich bin weg von Twitter sozusagen, ich mache da nichts mehr. Und jetzt habe ich gerade vor kurzem gelesen, die Free Software Foundation, und zwar sogar Richard M. Stallman himself, ja, hat ein Statement abgegeben zu Social Networks, zu dem Facebook-Skandal beispielsweise. Er sagt, man soll umsteigen auf offene, freie Systeme, ja, die es da gibt, so Twitter-Clones halt aus der Open-Source-Welt, ja, da gibt es einige sogar, und die versprechen, dass dann eben keinerlei persönliche Daten beispielsweise gespeichert werden, ja, keine Daten, Metadaten, die eben anfallen, ja, in einigen Ländern wäre damit, auch übrigens auch in Deutschland, dann der Betrieb eigentlich gar nicht erlaubt, wenn keine Daten gespeichert werden, weil das ist Pflicht für größere Anbieter. Ja. Da weiß man sich also auch nicht zu helfen. Aber ja, Fakt ist, die sind alle so ziemlich alle gescheitert. Die gibt es alle schon relativ lange und sind alle gescheitert. Und zwar mit Klang und Gloria aus einem ganz einfachen Grund, weil es zu wenig Nutzer gibt. Aber da frage ich mich auch, ob man nicht generell mal hinterfragen soll, ob Social Networks überhaupt nötig sind. Also ich finde sie nicht mehr nötig. Der Hype ist vorbei und es gibt nichts, was man, habe ich schon mal gesagt, mit seinem Blog nicht machen kann. Von daher sollte man vielleicht erstmal die Frage stellen, denn eigentlich sind Social Networks, ja, um jetzt wieder zu dem lustigen Video zu kommen, Social Networks sind eigentlich so wie freihändig telefonieren. Man muss sich den Dreck von dem Gegenüber, mit dem man quatscht, auch noch anhören. Nee, ehrlich nicht. Damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr es loslassen, in den Kommentaren beispielsweise, oder auch auf wochensicht.thenetcast.com, wochensicht.thenetcast.com. Auf YouTube gibt es auch eine Diskussionsform, auch da könnt ihr es loslassen. Bitte immer daran denken, ja, Mehrzahl The Netcast und kommt mit Essen, sonst landet ihr woanders. Da, Mensch, habe ich heute einen Versprecher drin. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, nein, die Ohren haltet steif, die kleinen grünen Antennen beim Ancast und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.